Inforadio Podcast. Mehr als 40 Jahre lang war Deutschland geteilt. Die Stadt Berlin mit der Mauer als sichtbarstem Zeichen symbolisierte diese Trennung wie kein anderer Ort. Dann fiel die Mauer im November 1989 und kaum ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, kam die deutsche Einheit. Der Mauerfall war begleitet von Euphorie, von ungläubigem Staunen. Doch richtig spannend wurde es eigentlich erst danach. Die Wiedervereinigung ist ein Prozess, der in vieler Hinsicht auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Wenn wir an diesem Wochenende den 30. Jahrestag der deutschen Einheit begehen, dann blicken wir auch auf den Wandel Berlins zum kulturellen und politischen Zentrum der Bundesrepublik Deutschland. 30 Jahre deutsche Einheit, Thema dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit Walter Momper, in dessen Amtszeit als regierender Bürgermeister von Berlin Mauerfall und deutsche Einheit fielen. Guten Tag, Herr Momper. Guten Tag. Mauerfall 1989, deutsche Einheit knapp ein Jahr danach, 1990. War Ihnen 89 schon klar, dass Deutschland und dass Berlin kaum ein Jahr darauf geeint und frei sein würden? Nein, das war beim Mauerfall natürlich überhaupt nicht klar, zumal breite Kreise auch innerhalb der DDR-Bevölkerung selbst dagegen waren. Die Intellektuellen, die Kritiker der Regierung, die wollten ja alle eine noch schönere DDR schaffen, einen liberaleren Staat, einen großzügigen Staat. Das war deren Vorstellung, aber nicht Einheit, nicht zusammenführen mit der Bundesrepublik, das war weit von ihrem Denken und auch dem Denken so gut wie aller anderen, die ich kenne, entfernt. Aber auch im Westen, selbst unter vielen Politikern Ihrer Partei, der Sozialdemokratischen, schien es ja so, dass sie zuletzt nicht mehr dran glaubten. Von Willy Brandt ist überliefert, dass er 1988 gesagt haben soll, die Hoffnung auf Wiedervereinigung, das sei die Lebenslüge der Zweiten Deutschen Republik. Konnten Sie sich im Frühjahr, sagen wir mal im März, April 1989, tatsächlich vorstellen, dass im Herbst die Mauer fallen würde? Nein, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Das kam dann ziemlich schnell. Ab August eigentlich war klar, dass von hinten der Sturm über die Mauer irgendwann erfolgen würde, wie wir das immer nannten. Aber da war die deutsche Einheit auch noch vollkommen entfernt. Wir waren damit beschäftigt, die Folgen der Mauer im buchstäblichen Sinne zu überwinden. Und das kostete Arbeit genug. Und es hatte natürlich viel Veränderungen innerhalb der DDR zur Voraussetzung. Also, dass dort sich viele Verbände gegründet haben, die für Demokratie waren, für Freiheit, für Liberalität in der Gesellschaft. Das war ja ein gigantischer Veränderungsprozess, der sich innerhalb weniger Monate innerhalb der DDR abspielte und letzten Endes dazu führte, dass dann die Opposition die Oberhand gewann und die Regierung abdanken musste. Aber nochmal zurück zur politischen Rhetorik der alten Bundesrepublik. Welchen Stellenwert hatte denn eigentlich die Wiedervereinigung? War das mehr als ein Lippenbekenntnis? Nein, das war ein Lippenbekenntnis und es war den Sonntagsreden geschuldet. Tatsächlich glaubte wohl kaum jemand daran, jedenfalls kenne ich keinen, der immer, Axel Springer vielleicht mal ausgenommen, der immer erwartete, dass irgendwann die Wiedervereinigung kommen würde. Die war weit entfernt und man rechnete im Allgemeinen auch mit der Stabilität der DDR. Die zeichnete sich ja immer ab bei aller Unzulänglichkeit dieses Staates und dessen Wirtschaft. Letzten Endes war es noch ein stabiler Laden, eine führende Industrienation auf der Welt. Und dass die so verschwinden würde, das hat keiner erwartet. Also dieses Bild war natürlich eines, das Ökonomen im Westen vielleicht nicht so stützen konnten, das aber offenbar erfolgreich von der DDR kolportiert wurde. Naja, die selbst kolportierten das auch, wenn ich mit Leuten zusammen war. Guten Freunden, die befragte ich dann immer und sagte, wie seht ihr denn die wirtschaftliche Entwicklung? Dann sagten die immer auch, es wird schon irgendwie weitergehen. Und so war es ja auch. Es ging ja immer irgendwie weiter. Trotzdem, die Verschuldung der DDR wuchs und wuchs und die wirtschaftliche Leistungskraft sank und sank. Und das alles hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in seinen Halbjahresberichten immer gesagt. Ich habe das auch gelesen, wie andere auch. Aber ich habe es auch nicht so richtig geglaubt und immer gedacht, naja, es geht wohl irgendwie weiter. Und so ging es ja auch, bis es dann wirklich zu Ende war. Und das war ja auch dann so, dass die DDR keinen Staatshaushaltsplan mehr zustande bekam, dass in weiten Bereichen ihnen die Leute wegbrachen, die dort arbeiteten. Also es krachte alles und änderte sich und alles verwies darauf, dass die DDR ihrem Ende entgegenging. Sie haben ja schon oft berichtet, dass Sie von der Öffnung der Mauer dann gar nicht überrascht waren, weil Sie vorher schon Hinweise aus der DDR-Regierung hatten, von Günter Schabowski. Aber war Berlin vorbereitet auf das, was dann kam? Naja, wir hatten, der Senat hatte erstmal sofort Urlaubssperre für die Beamten und Angestellten verhängt, die Leitenden einigermaßen, und bereitete sich darauf vor. Aber das kam auch so schnell und so überraschend, dass es niemand erwartete. Und das war ja auch das Gute daran, dass es so schnell und überraschend kam. Da hatte keiner mehr Zeit nachzudenken, ob noch etwas zu ändern wäre. Und dann ging es ja auch ganz schnell, am 9. November eben. Und es stimmt, Schabowski hatte uns am 31. August gesagt, sie werden Reisefreiheit geben, aber man war immer hin und her gerissen und so richtig glauben konnte man das nicht, zumal man nicht so genau wusste, was er unter Reisefreiheit verstand. Er hatte das zwar interpretiert, gesagt, alle, die abhauen wollen, können abhauen und die, die zurückkommen wollen, können auch zurückkommen, aber ob die DDR und die Staatsmacht das wirklich so halten würde, das war doch sehr die Frage. So kam es dann aber, 9. November. Die Mauer fiel. Sie hatten die politische Verantwortung für West-Berlin und für die Zukunft der Stadt. Wann haben Sie eigentlich Ihr Ostpendant, den damaligen Oberbürgermeister Krack, kennengelernt? Ach, den kannte ich, mit dem hatte ich mal ein Treffen im Jahr zuvor bei irgendeinem Anlass in der Marienkirche. Ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war. Da war das jedenfalls so, dass die DDR-Oberin uns West-Berliner, auch Diebken war dort als regierender Bürgermeister, fernhalten wollten vom Treffen mit Krack. Das haben wir uns aber nicht gefallen lassen und haben ihn dann trotzdem getroffen. Dann war ich nochmal zum Konzert der Berliner Philharmoniker in Ost-Berlin, das war das erste Mal, im Mai 1989. Und da hatte ich mich längere Zeit mit Krack unterhalten und da schien er ganz passabel zu sein. Also er fragte, wie er das gemacht hätte. Er hat eine Rede dort gehalten. Da habe ich gesagt, sehr gut, war alles drin, was drin sein musste. Und ja, der war ein umgänglicher Mensch, ein Pragmatiker, wie man heute so sagt. Und deshalb konnten wir gut mit ihm, auch in der Folgezeit dann. Und wann begann diese Folgezeit? Also wie schnell sind Sie miteinander in Kontakt getreten? Wie lief dann die Zusammenarbeit? Naja, das war nach dem 9. November. Da gab es ja in West-Berlin und in Ost-Berlin förmlich eine Explosion an Zusammenarbeit. Alle, die vorher nicht miteinander reden durften und Kontakte aufnehmen durften, taten das nun. Allen voran der Polizeipräsident, dass er endlich eine Katastrophenleitung nach Ost-Berlin bekam, traf er seinen Ost-Berliner Pendant, den dortigen Polizeipräsidenten. Und so war das mit den Chefs der großen Eigenbetriebe, besonders der Energieversorgung. Die trafen sich alle, es wurden alles Vereinbarungen getroffen, was man zusammen machen würde. Vor allen Dingen, davor hatten die im Osten am meisten Angst, dass es im Winter zu einer Energieversorgungskrise kommen würde und eine ziemliche Katastrophe das wäre. Und darüber wurden Vereinbarungen getroffen, dass man sich gegenseitig helfen würde. Wir konnten ja kein Gas oder kein Strom liefern, weil die Leitungen gab es ja nicht. Aber man konnte schon einiges tun, Katastrophenhilfe leisten. Nachher ist es zu all dem ja nicht gekommen. Der Winter verlief ja relativ milde und die DDR kriegte ihre Probleme einigermaßen in den Griff. Also beispielsweise hatten sie Riesenabgänge im Gesundheitssektor. Also Ärzte und auch Pflegekräfte waren nach Westen geflohen. Da war alles leer. Dann die Fahrer von Bussen und von Lastwagen und auch von der Bahn fehlten ihnen. Da mussten dann überall die Nationale Volksarmee, also die Soldaten, einspringen. Die fuhren dann die LKWs, die fuhren dann die Busse und selbst die Eisenbahnen. Also es war schon eine große Mangelwirtschaft, die sich nochmal erhöht hatte in der DDR, die noch schlimmer geworden war. Aber die DDR hat den Winter noch gut überstanden. Sie hören 1222. Zu Gast ist Walter Momper, ehemaliger regierender Bürgermeister von Berlin. Unser Thema: 30 Jahre deutsche Einheit. Herr Momper, Sie als regierender Bürgermeister von West-Berlin haben sich sehr schnell zusammengefunden, eben mit dem Ost-Berliner Oberbürgermeister Krack. Was Sie so schildern, klingt so, als habe man von Anfang an im Grunde nach vorne geblickt, auch mit dem Ziel, dass Berlin eine wiedervereinigte Stadt würde. War das wirklich so oder waren Sie einfach pragmatisch? Erstens waren wir pragmatisch und zweitens sowieso. Also es war schon so, dass diese Leute wie Krack, wie Schabowski und eine ganze Menge andere auch aus der Ostnomenklatura, dass die nach vorne blicken, dass die wieder vereinigte bzw. zusammenarbeitende Stadt machen wollten. Also das war schon ganz klar und deshalb verstand man sich mit denen auch gut. Gut, andere waren natürlich dagegen, hielten sich zurück in der Nomenklatura der DDR. Das war auch so. Aber eigentlich hatten dann nach dem 9. November die, die in die Zukunft blickten, das Sagen. Und die waren dann auch dafür, dass die Telefonleitungen gebaut wurden, dass die Stromleitungen gebaut wurden, dass die U-Bahn-Verbindung zwischen Ost und West und die S-Bahn-Verbindung, dass es alles wieder aufgebaut wurde. Das hat ja ein Heidengeld, das hat ja Milliarden Mark gekostet. Aber das war überhaupt gar keine Frage im Westen, dass das gemacht werden musste. Und im Osten waren die auch dafür und freuten sich, dass mehr Normalität einkehrte, als es dort je gegeben hatte in den letzten 28 Jahren der Teilung und des Mauerbaus. Sie sagen nun, Vorbehalte gab es in der Nomenklatura weiter oben, der DDR. Wie war das denn auf westlicher Seite? War wirklich alles Jubel, Trubel, Heiterkeit? Ja, zu der Zeit noch. Zu der Zeit freuten sich alle und waren froh, dass die Mauer nun auch wegkam. Die wurde dann ja auch buchstäblich abgerissen. Das war jeden Tag ein Freudentag für die West-Berliner, für die Ost-Berliner auch. Aber natürlich gab es in der Nomenklatura der DDR Leute, die dagegen waren. Aber die konnten sich nicht mehr durchsetzen. Ich weiß, dass Krack mir mal erzählt hat, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten sehe das ja nicht gerne, dass er mit dem West-Berliner Bürgermeister und mit allen Leuten dort verkehren würde und sie zusammen auch sichtbar in der Öffentlichkeit was tun würden. Aber sagt er, die können mich mal gern haben, er kümmert sich nicht darum. Und dann sagte er noch, wir sind dem Wohl der Berlinerinnen und Berliner verpflichtet, sie ihrer, ich meiner. Und das machen wir auch, da lassen wir uns nicht drin beirren. Kracks Nachfolger war dann im Frühjahr 1990 der Sozialdemokrat Tino Schwiazina. Mit dem haben Sie später den berühmten Maggi-Senat gebildet und gemeinsame Sitzungen von Magistrat und Senat abgehalten. Das klingt schon wie eine ziemlich irre Konstruktion, mit der das Zusammenwachsen Berlins organisiert werden sollte. Wie lief das denn? Naja, nachdem Schwiazina gewählt war, haben wir uns mit ihm verständigt. Wir wollten einmal im Monat zusammentagen. Das dachten wir, würden reichen. Und dann stellte sich aber ganz schnell heraus, nach der zweiten oder dritten Sitzung, dass eigentlich alles, was in beiden Teilen der Stadt auf der Tagesordnung stand, mit dem jeweils anderen Teil der Stadt zu tun hätte. Und dass wir praktisch gemeinsam jede Woche tagen könnten. Das haben wir dann auch gemacht. Dann hat es noch mal ein, zweimal Sitzungen des Ostmagistrats ohne die Wessis gegeben, wenn die was beraten wollten, was wir nicht hören durften, also ihre eigenen Gehaltsvorstellungen beispielsweise. Aber ansonsten lief das dann und es war auch so viel zu tun und wirklich bei allen Sachen städtischer Entwicklung hatte die andere Seite Karten im Spiel, war sie interessiert, musste es wissen, es musste mit ihr abgesprochen werden und das ging auch sehr gut und dann wurden wir ja schließlich mit dem Einigungsvertrag gemeinsame Landesregierung nach Artikel 16, sowas hat es auch nie wieder gegeben. Das heißt, beide Teile, also der Magistrat und der Senat, mussten zusammen ihre gemeinsamen Sachen besprechen. Und das lief also glatt und ohne größere Konflikte. Ich stelle mir die Vereinigung von Verwaltung, von Polizei und Gerichten ziemlich heikel vor. Naja, die Zusammenführung von so großen Verwaltungskörpern, die ist schon eine ziemliche Aufgabe. Sie war zuerst im Bereich der Berliner Polizei zu leisten. Die anderen Sachen kamen ja erst später. Und da ist es dann so gemacht worden, Erich Petzold, der Innensenator, der setzte immer zwei Beamte, einen Ost, einen West zusammen. Die mussten gemeinsam Streife laufen, die machen alles zusammen. Und da muss ich sagen, das habe ich später dann gelernt, dass die Westpolizisten eine Menge gelernt haben, wie das so läuft im Osten. Die hatten da intime Kenntnisse nachher. Aber die Ostpolizisten wussten auch, wie es im Westen läuft. Und das haben mir später dann mal Polizisten aus dem Osten, also von der Volkspolizei auch erzählt, dass das für sie die größte Lehre und die lehrreichste Erfahrung überhaupt in ihrem Berufsleben war, zu sehen, wie machen die anders, was ist das gut oder sollten wir das doch anders machen. Und diese Zusammenarbeit, die schnell auch die Leute zu Freunden werden ließ, die war sehr gut, also um den Menschen zu formen, um den Menschen zu verändern und aus Ossis und Wessis Deutsche zu machen oder Berlinerinnen und Berliner. Das lief sehr gut und lief sehr schnell und der Wille, das zusammenzumachen, der war auch da, der war ganz groß. Und deshalb fügten die sich dem auch und machten das gleich immer. War eigentlich von Anfang an klar, dass nach der Wende wieder der Senat in das Rote Rathaus ziehen würde? Ja, das war klar. Der Senat war ja nur Untermieter im Rathaus Schöneberg, beim Bezirksamt Schöneberg. Und wir haben immer in Zeiten der Teilung darüber gestöhnt, dass dort die Raumverhältnisse so beengt waren. Und deshalb war völlig klar, dass die Regierung, also der Senat, also die Senatskanzlei genau gesagt, wieder ins Rote Rathaus einziehen würden. Und dann war nur offen die Frage, wo geht denn das Abgeordnetenhaus hin? Und dass wir wieder, das Abgeordnetenhaus wieder mit dem Senat unter einem Dach als Untermieter wollte, das jedenfalls war nicht der Fall. Und dann hat der Präsident des Abgeordnetenhauses Wohlrabe gesucht und hat eben den Preußischen Landtag gefunden. Und der war ja auch bestens geeignet mit dem großen Plenarsaal und den vielen Sitzungsräumen. Und das hat sich auch hinterher erwiesen. Ich dachte erst, es sei ein bisschen großkotzig, aber das war es gar nicht. Die Räume sind heute gut genutzt. Natürlich nicht nur durchs Abgeordnetenhaus, sondern auch Gäste, die dort Tagungen machen. Und das Gebäude musste dann mit einem hohen Aufwand natürlich wiederhergestellt werden. Es war ja innen teilweise kaputt. Aber das kam dann auch, sodass beide, Senat im Roten Rathaus und Abgeordnetenhaus im Preußischen Landtag unterkam und jeder genügend Größe hatte und auch die Entfernung nicht so weit waren, als dass man da nicht vom einen zum anderen käme, sondern das ging alles ganz schnell und das war auch gute Arbeit für die Presse, also gute Möglichkeiten, sich dort zu realisieren. Das war ja auch alles für die Presse, man klein und bescheiden im Schöneberger Rathaus. Sie hören 1222, 30 Jahre deutsche Einheit, ist das Thema im Gespräch mit Walter Momper, dem ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin. Herr Momper, in dem Jahr zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung waren Sie, so wollte es nicht der Zufall, sondern wohl der Turnus Bundesratspräsident. Konnten Sie in dieser Eigenschaft, in diesem besonderen Jahr eigentlich was bewirken? Naja, vieles fiel aus, also zum Beispiel die Auslandsreisen, was ich sehr bedauere, weil da sollte eine nach Indien gehen und die andere weiß ich gar nicht mehr. Und die fielen dann aus Zeitnot ins Wasser. Aber sonst konnte man da viel machen. Wir haben ja die ausländischen Staatsgäste viel empfangen. Also es ist ja mehr eine repräsentative Tätigkeit, außer der reinen Routine und den Dingen, die da im Bundesrat zu verhandeln sind. Aber das lief ganz gut und ich glaube, ich habe schon eine Menge machen können, auch für die Berlinerinnen und Berliner. Einfach, ich war der Kopf der Berlinerinnen und Berliner nach außen und stand für die und konnte auch etwas sagen für die. Und Sie sind als Bundesratspräsident mit Sicherheit auch viel in den damals ja noch nicht neuen Bundesländern, sondern in der DDR wahrscheinlich auch schon gereist. Irgendwann kippte da ja die Euphorie der Menschen in der DDR. Wie haben Sie das erlebt? Ja, man merkte, die Stimmung verschlechterte sich nach und nach, auch und selbst in Berlin, weil der Wohnungsmangel war groß und drückte die Leute, die Arbeitsplätze, die im Osten fielen weg in rasanter Schnelle. Die Leute wurden arbeitslos und bis sie wieder etwas Neues gefunden hatten, das dauerte doch. Aber die Durchmischung kam schneller, als wir dachten und dann blieb die Lage auch einigermaßen stabil. Ich finde es ja immer noch ein Wunder, dass das Ganze gerade in Berlin, wo Ostberliner auf Westberliner und umgekehrt stießen, dass es dort so friedlich ablief, weil die Veränderungen waren hier doch noch größer als meinetwegen in Leipzig, wo die Ossis alle untereinander waren. Das war hier nicht so. Und hier vermischte sich in den Betrieben und Büros auch sehr schnell. Da kamen die Ostler hinzu, die dort neu anfingen. und umgekehrt im Osten war es so, dass die Westler dazukamen. Und da sind die doch viel stärker aufeinander gestoßen, haben sich über ihre alten Zeiten und alles, was die DDR ausmachte, ausgetauscht, hatten ein gutes Verständnis füreinander. Und ich finde ja überhaupt, dass wir insgesamt in diesem Prozess der deutschen Einheit zu wenig miteinander, übereinander geredet haben. Aber die von denen in Westberliner bzw. Ostberliner Betrieben und Verwaltung tätig waren, kannte man das ja nicht sagen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass doch mit relativer Stabilität sich das in Berlin ganz gut entwickelte. Aber die Stimmung war schlecht, als wir dann wählten, Jahresende 90. Da war die Stimmung schon so schlecht, dass eigentlich die Regierenden schlecht davon kamen, besonders wir in Berlin und besonders wieder noch in Westberlin. Und auch abgewählt worden, was sehr betrüblich und bedauerlich war, weil die Regierungszeit zu kurz war. Aber das war halt so und das musste man ja auch als Demokrat hinnehmen, dass Regierungswechsel kam. Heute zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit herrscht allgemein die Sicht vor, dass die Ostdeutschen die Verlierer der Einheit gewesen seien. Die Journalistin Jana Hensel bezeichnet die Zeit von Mauerfall bis Einigung als Geschichte einer abgewürgten ostdeutschen Emanzipation. Ist das für Sie nachvollziehbar, eine abgewürgte ostdeutsche Emanzipation? Also ich halte das für Quatsch, ehrlich gesagt. Es war halt so, dass der Westen mit dem Grundgesetz und der ganzen Ordnung, dass erstmal das mengenmäßig größere war, sodass die DDR dagegen klein war und verschwand und dass die sich durchgesetzt haben mit den bewährten Institutionen, mit der Sprache, mit dem Schulwesen, mit der Wirtschaftsordnung. Das alles ist ziemlich klar und das ging auch ganz gut. Mit der verloren gegangenen Emanzipation, das ist so ein Märchen wie aus Tausend und einer Nacht, also ein Märchen der ostdeutschen Emanzipatoren. Natürlich wollten die Intellektuellen die DDR erhalten. Und sie wollten sie, wie gesagt, noch schöner machen als den Westen, noch liberaler, noch sozialer. Das war deren Ziel. Es gibt ja diesen Appell an unser Land aus jener Zeit, der das sehr schön sagt und auch beschreibt. Aber der Prozess hat eben nicht so stattgefunden. Auch deshalb nicht, weil die Mehrheit der DDR-Deutschen die Einheit wollte. Und zwar ganz schnell und so schnell wie möglich wollten sie Abwesenheit von Staatssicherheit, Abwesenheit von DDR-Staat und wollten vor allen Dingen Westgeld haben. Nicht mehr die Alu-Chips, mit denen nichts wert war, sondern sie wollten Westgeld haben. Und das haben sie dann auch ab Jahresbeginn 1990 relativ schnell durchgesetzt. Und dem ist auch die Geschwindigkeit dieses ganzen Prozesses geschuldet, dass die Staatsmänner, die Politiker und die Verwaltungsbeamten schnell machten mit der Einheit, schnell machten mit dem Einigungsvertrag. Das ist ja alles ein großartiges Werk, wenn man sich das anguckt. Aber es kam und die Mehrheit der Menschen, auch im Deutschen Osten, war eindeutig dafür. Also insofern haben sich das selber zuzuschreiben. Aber war es sinnvoll, diese Wiedervereinigung so schnell zu betreiben? Also ich glaube schon, dass das notwendig war, weil die Schiebergeschäfte, die es in der Zwischenzeit gab, mit Ostgeld und mit allem Möglichen, wo die Betriebsprüfer das Geld kofferweise aus den Betrieben schleppen, um es am Bahnhof Zoo schwarzmarktmäßig umzutauschen. Das alles geht ja nicht. Von daher war es völlig richtig, das ganz schnell zu machen. Es war vor allen Dingen auch der wirtschaftlichen Lage geschuldet, die ja schlechter und schlechter wurden, weil die DDR-Produkte überhaupt keinen Absatz mehr fanden und eigentlich die Leute alles für besser hielten, was es in einer Kaufhalle aus dem Westen gab. Und bis hin zur Tütenmilch und alles kam aus dem Westen. Die Tomaten auch, eigene Produkte hatten sie praktisch gar nicht mehr. Und technisch hochwertige Produkte wie Autos und so, die waren eben nicht marktfähig. Die wollte auch keiner mehr haben. Von daher war das schon gut und war eine großartige Leistung des Westen und auch der Treuhand letzten Endes bei allen Fehlern, die sie auch gemacht hat, das so schnell zu schaffen. Nun ist ein gewisses Beharren oder auch Verharren bei Verlusten und Verlustängsten im Osten heutzutage noch festzustellen. Aber was bedeutete die Einheit denn für West-Berlin? War das nun Gewinn oder Verlust. Ich denke zum Beispiel daran, dass die Sonderrolle, die Privilegien ja nach 1990 verloren gingen. Also was hat das mit dem westlichen Teil Berlins gemacht? Ja, sicherlich. Das alte Westberlin ist untergegangen. Da redet heute kaum noch einer drüber. Inzwischen werden Bücher drüber geschrieben und dergleichen. Natürlich hatte Berlin eine Sonderrolle. Erstmal war es die eingezäunte oder eingemauerte Insel im Roten Meer. Relativ klein, relativ überschaubar. Dann kamen die ganzen Privilegien, die Sonderrolle hinzu. Die war natürlich dieser Situation geschuldet. Und ich muss sagen, ich kenne einige Kommilitonen, die als Studenten mit mir nach Berlin gekommen sind, die haben es dort nicht ausgehalten, weil diese eingemauerte Situation, das ertrugen sie nicht. Die sind dann nach einem halben Jahr in den Mauerkoller und sind dann wieder zurück nach Westdeutschland auf eine dortige Hochschule. Also von daher war das Leben auch nicht so einfach in West-Berlin, wie man heute immer glauben macht, trotz aller Subventionen. Die flossen ja überwiegend in die Wirtschaft oder eben auch in das kulturelle Leben. Das war schon ganz gut. Aber sonst, die Wohnungslage war auch nicht so berauschend. Also es hat doch viele Nachteile im Leben gegeben und die eingemauerte Situation. Und wenn du am Wochenende irgendwo ins Strandbad wolltest, war das auch voll. Die Seen in Berlin waren auch alle voll. Also es war nicht so lustig. Es ist trotzdem schade, dass diese spezifische Lebensform, die auch einiges, so die liberale Offenheit, die Großzügigkeit, mit der man alles so betrachtete, mit sich führte, dass die so untergegangen ist. Und ich hoffe doch mal, dass das alte West-Berlin wieder erweckt wird und man es wieder erfahrbar macht. Es war nicht nur Subventionsschuppen. Es war eben auch ein schwieriges Leben, ein besonderes Leben, ein Großstadtleben natürlich. Du konntest ja nie verloren gehen, gingst immer geradeaus, bis du an die Mauer kamst und dann links oder rechts rum, dann kamst du irgendwo hin. Also von daher, West-Berlin habe ich immer ganz gut gefunden. Deshalb bin ich auch hierher gekommen und hier geblieben, im Studium und auch in der Folgezeit. Und ja, es machte irgendwie Spaß. Es hatte so seinen eigenen Glanz, seine eigene kulturelle Würze in der Breite. Nicht nur die großen Staatstheater und Bühnen und alles Mögliche, sondern eben auch so die kleine Subkultur, die sich überall entwickelte. Die war ja ganz kreativ und ganz schön. Die hat das Leben auch lebenswert gemacht. Soweit ich weiß, leben Sie bis heute in Kreuzberg. Das hat sich ja ganz schön verändert. Ja, die ganze Gentrifizierung wird immer nur negativ dargestellt. Sie ist ja auch positiv, dass die Wohn- und Lebensverhältnisse besser werden. Und das sind sie in Kreuzberg auch geworden. Kreuzberg hat eben auch in seinem ganzen Geschäftsbesatz, in den Firmenbesatz, sich sehr verbessert. Und das genieße ich schon. Und es ist ein lebenswerter Teil einer Großstadt, ein großstädtischer Teil einer Großstadt. Und das ist ganz gut. Das macht Spaß. Und ich wollte nicht woanders leben. Wir haben immer Wert darauf gelegt beim Umziehen. Und wir sind, weiß Gott, oft genug umgezogen, immer so annähernd im selben Gebiet zu bleiben. Da kannte man sich, da kannte man alle anderen. Und zum Teil ist es heute nun nicht mehr so. Man kennt die anderen nicht mehr, weil da sind so viele zugezogen, dass man sich schon versehen kann. Sie sind oft umgezogen, aber meist im eigenen Bezirk. Hätte der Osten Sie nicht gereizt? Nö, das hatte ich ja in Kreuzberg auch alles. Also so einen kleinkulturellen Ansatz, so Kleinteiligkeit und einen ganz sozialen Ansatz der Leute, die dort leben, wie im frühen Prenzlauer Berg auch. Das ist dann ja völlig, das ist wirklich durch überformt worden durch die Gentrifizierung. Dort ist viel gebaut worden, dadurch stiegen die Preise, dadurch kamen Leute her, die sich das leisten konnten. Und das war ganz gut, aber es ist nicht mein Weg, dort zu leben. Sie hören 1222. Zu Gast ist Walter Momper, ehemaliger regierender Bürgermeister von Berlin. Unser Thema 30 Jahre deutsche Einheit. Herr Momper, verändert hat sich in den letzten 30 Jahren nicht nur das Antlitz der Stadt, sondern auch die politische Landschaft Berlins. Auch Ihre Partei, die SPD, hat sich sehr verändert. Sie haben 1989 den ersten rot-grünen Senat gebildet mit der alternativen Liste. Hätten Sie sich damals vorstellen können, dass die SED eine Nachfolgepartei haben würde und dass die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, mit dieser Nachfolgepartei ein Regierungsbündnis in Berlin eingehen würde? Nein, das war damals nicht abzusehen. Das war auch nicht in unserem Horizont irgendwie, sondern das ist eigentlich erst später gekommen, in dem Maße, in dem auch die damalige SED, die spätere PDS, dann die Linke, sich im Inneren verändert hat. Die sind ja auch inzwischen eine ganz junge Partei in der Sozialstruktur, nicht so viel anders als die SPD. Sie hat noch einen Anteil an Älteren, aber der sinkt auch tagtäglich. Und von daher hat man es halt auch mit vergleichsweise modernen Menschen zu tun bei der Linken. Und von daher ist sie heute auch eine andere Partei als damals zur Wendezeit und erst recht davor. Das geht ganz gut. Es hat sich dann unter Wowereit erwiesen, dass es sehr gut ging. Jetzt läuft es manchmal nicht so gut. Woanders läuft es besser. Aber man kann da nichts machen. Koalitionsverhältnisse sind halt so, dass beide Seiten immer etwas davon haben müssen. Und die Linke, die hat sich nun auf die Fahne geschrieben, die Verhältnisse möglichst wenig zu ändern, nicht viel neu zu bauen, nicht so viel, wie eigentlich erforderlich wäre, sondern viel weniger die Mieter zu schützen. Das ist ja auch in Ordnung, auch eine großartige Sache mit der Mietgesetzgebung, mit der Kostengesetzgebung. Sonst ist sie nicht so sonderlich innovativ und eher das verharrende Element in dieser Regierung. Und das ist natürlich mit den Grünen dann zumal noch schwierig genug. Sie haben jetzt das einzige Vorzeigeprojekt dieser Koalition genannt, mit dem der Senat überregional Schlagzeilen gemacht hat. Das ist der Mietendeckel. War eine SPD-Idee, die sich aber die Linken sehr erfolgreich zu eigen gemacht haben. Warum gelingt es dieser SPD, der Berliner SPD, nicht mit eigenen Ideen zu glänzen? Es schlägt sich ja auch in den Meinungsumfragen nieder. Naja, nun, so glanzvoll ist das nicht. Erstmal das Regieren ist schon ziemlich mühsam. Mühsamer, als es in anderen Zeiten war. Mit großen Ideen konnte man da mehr prunken. Gut, die Partei ist mit sich selbst in erster Linie beschäftigt. Nun wird es ja aller Voraussicht nach eine neue regierende Bürgermeisterin geben, nämlich die Frau Giffey. Die wird sicherlich etwas anderen Wind in die Sache bringen und dann muss man mal sehen. Aber so gut sieht es natürlich nicht aus für die SPD im Moment. Sie haben nun schon darauf angespielt, 2021 soll ein neues Abgeordnetenhaus gewählt werden und die Berliner SPD wählt jetzt schon mal vorbereitend im Oktober eine neue Spitze, Franziska Giffey und Raed Saleh, den bisherigen Fraktionsvorsitzenden. Was halten Sie denn von dieser Doppelspitze? Finden Sie überhaupt Doppelspitzen gut? Hätten Sie das gemacht? Nein, Doppelspitzen halte ich nicht so viel von, weil das sieht man ja auch an der Bundesdoppelspitze der SPD. Du weißt nie, wer hat was gemacht. Es sind keine klaren Verantwortlichkeiten, kein klares Bild der Führung an der Spitze. Von daher bin ich da nicht so begeistert von. Ich bin schon begeistert davon, dass Frau Giffey sich bereit gefunden hat, die Führung zu übernehmen, in die Landespolitik zurückzukehren. Und das wird dann beim regierenden Bürgermeister landen. Und ich denke, dass sie es schon hinkriegt, das Blatt zu wenden und der SPD bessere Zahlen zu verschaffen, sodass sie auch bei der Wahl gewinnen kann. Was schätzen Sie denn an ihr? Naja, dass sie zum einen ganz gut zugewandt den Leuten ist, also gut zuhören kann. Das ist ja schon mal eine wichtige Voraussetzung für einen Politiker. Und auch mit den Leuten umgehen kann. Also diese Nähe zur breiten Masse, zur Bevölkerung, die ist schon sehr gut und die wird ihr auch nutzen. Die wird ihr gerade als regierender Bürgermeister nutzen. Denn ich denke, es sind mal wieder dem Volke zugewandte Personen gefragt und so eine Person ist Frau Giffey und das ist gut so. Und inhaltlich, politisch? Ja, sie wird ja der Rechten innerhalb der SPD zugeschrieben, aber was bedeutet das eigentlich? Ja, ich denke, dass sie auch inhaltlich eine ganz gute Politik machen wird. Eine pragmatische Politik, das ist ja auch das Wichtigste. Anders kannst du in der Politik ja auch nichts werden. Wenn du nicht pragmatisch bist, dann hast du schon verloren. Aber sie wird das machen. Und sie hat ja auch in ihren inhaltlichen Äußerungen schon gesagt, dass Wohnungsbau steht ganz vorne an, also genügend Wohnraum zu vernünftigen Preisen für die Bevölkerung zu schaffen und ansonsten ein soziales Berlin zu machen, sodass Berlin eine zukunftsoffene, eine sozial orientierte Stadt sein und bleiben wird. Das denke ich, das ist auch die Zukunft, die Berlin haben muss. Wir sind keine Schickimicki-Großstadt. Wir sind nicht irgendein Glanzstück und sind nicht so gut gekleidet wie die Münchner. Aber man kann hier gut leben und jeder wird seinem Anspruch ans Leben hier gerecht werden können, wenn er hier lebt. Und das tun die meisten Menschen ja auch. Sollte Franziska Giffey regierende Bürgermeisterin werden, dann wäre sie die Nachfolgerin von Michael Müller. Ihr Nachnachfolger als regierender Bürgermeister, Michael Müller, der würde gerne in den Bundestag gewählt werden. Aber die Berliner SPD macht es ihm schwer. Und da fragt man sich schon, warum sind die Sozialdemokraten, die Berliner Sozialdemokraten, so undankbar gegenüber ihrem altgedienten Personal? Ja, Dankbarkeit gibt es in der Politik nicht, in West-Berlin oder in Berlin schon gar nicht. Also von daher wird er das nicht erwarten können. Er muss halt auch kämpfen. Wie alles und immer in der Politik ist das meiste Kampf. Du musst dich auseinandersetzen über die Posten, die du besetzen willst, wo du was zu sagen haben willst. Und da ist er manchmal ein bisschen zurückhaltend. Ich denke, das könnte er mehr machen und könnte ein bisschen schärfer sein und schärfer rangehen, gerade bei seinen eigenen Ansprüchen, denn die hat er wirklich verdient, sodass ich ihm von ganzem Herzen wünsche, dass er Bundestagsabgeordneter wird. Ich glaube, er kann dafür Berlin eine Menge noch leisten. Sie hören 1222, 30 Jahre deutsche Einheit, ist das Thema im Gespräch mit Walter Momper, dem ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin. Ich habe nur noch zwei Fragen. Und zwar darf dieses Gespräch nicht enden ohne die Frage nach dem Accessoire, das Ihr Markenzeichen geworden ist zu Zeiten der Wende, nämlich der rote Schal. Tragen Sie den noch? Ja, der kommt jetzt wieder aus der Kiste, aus dem Schrank raus. Wenn es kalt wird, das ist noch nicht kalt genug, dann werde ich ihn auch tragen. Und dann brauche ich auch was Warmes um den Hals, um die Kälte gut überstehen zu können. Und der dient immer noch. Es ist nicht mehr der erste, nicht mehr der zweite. Es ist der weiß ich wie vielte, weil die meisten sind immer für irgendwelche sozialen Zwecke weggegangen und dann versteigert worden oder verschenkt worden oder sonst was. Also das Original liegt irgendwo ganz woanders. Warum genau nicht im Deutschen Historischen Museum? Denn Sie waren ja der Mann mit dem Schal. Ja, die haben mich noch nicht gefragt, aber das Museum in Bonn hat mich schon gefragt. Und da habe ich aber gesagt, nee, das können Sie von mir erben. Wenn ich mal tot bin, dann können Sie es kriegen, aber vorher nicht. Vielen Dank, Herr Momper. 30 Jahre deutsche Einheit aus Berliner Perspektive, das war Thema im Gespräch mit Walter Momper, regierender Bürgermeister von Berlin in den Wendejahren 1989 und 90. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Inforadio Podcast.